Moin Moin zu Vierecken 2Elva, ich bin der vergrippte Chris, um gleich mal ein bisschen Mitleid hier zu ziehen in der Runde. Und bei mir ist natürlich, wie soll es auch anders sein, denn es gibt ja keinen Plan B, es gibt keinen Menschen B, der beste Mensch der Welt, Tobi. Schönen guten Tag, Chris. Ja, der nicht vergrippte Tobi ist auch an Bord und freut sich auf 58 Minuten Podcast mit dir, Chris. Denn es ist ja wieder Donnerstag und es gibt wieder Breaking Bad. Genau. Das muss geguckt werden, weil es ist die beste Serie. Definitiv, definitiv. Und man möchte auch nicht erst morgen die Serie anschauen, es sei denn, es geht nicht anders, sondern man möchte sie sehen, wann es jeder sieht. Ist es auch für dich die beste Serie, die du jemals gesehen hast? Direkt nach OC California. Ist das so? Habe ich nie gesehen. Ich kenne tatsächlich Leute, die OC California gerne geguckt haben. Also da meine Freundin großer Fan davon ist und wir alle Staffeln da haben, bin ich schon in den Genuss gekommen, auch mal diese ganzen Folgen zu sehen. Und es ist okay, es ist nett. Ist nicht so, so versnobte Kids, ne? Also würde jetzt um 21.10 Uhr auf Action die neueste Folge heißt von OC... Heißt es Action oder AXN einfach nur? Ich sag Action. Also Arnold Schwarzenegger würde auch Action sagen, deswegen sage ich auch Action. Aber würde jetzt in mittlerweile 57 Minuten OC California kommen, würde ich definitiv mit dir weiter podcasten. Aber für Breaking Bad... Da ist kein Podcast gut genug. Nicht mal der Nerd Talk. Nicht mal der Nerd Talk, ne. Anderes Thema, aber auch redenswert nicht. Ja. Nicht mehr, ne? Nicht mehr so. Nee, nicht mehr so. Nicht mehr so. Lichtspielhaus. Hast du eigentlich die Sopranos gesehen? Nein, habe ich noch keine Folge gesehen und ich werde mir irgendwann die Staffel wieder über Larfilm. Gibt's doch, glaube ich. Lassen. Ja, oder bei Larfilm eben, ja. Ja, so habe ich bei Breaking Bad auch gemacht. Da habe ich auch mein ganzes Repertoire aufgebraucht und mir da die ganzen Staffeln von 1 bis 4, 5, 6, wie viel gab, ich weiß gar nicht mehr. Breaking Bad? Ja, 4 gibt's ja. Das ist die fünfte, ja. Also 1 bis 4 habe ich. Und letzte. Und letzte, ja. Mhm. Ja, ja. Aber die fünfte Staffel wird in zwei Staffeln unterteilt. Das muss man nicht verstehen. Aber war bei Sopranos auch so. Staffel 6 war auch in zwei Boxen. Und das wird bei Breaking Bad auch so sein. Aber reden wir doch ein bisschen über Fußball, würde ich fast sagen, oder? Apropos Breaking Bad. Breaking Nose vielleicht. Borussia Dortmund. Gestern. Breaking Nose, Bender? Bender wieder mal. Unglaublich. Die arme Sau, das gibt's doch gar nicht. Allgemein Dortmund. Was die, man weiß nicht, was die machen oder was die Gegner mit denen machen, ob das die Trainer von denen braten. Hey, ist immer auf Kopfhöhe. Ich weiß nicht. Aber es ist verrückt. Aber gerade der Bender, ich mag den. Ich mag beide Bender. Das sind wirklich sympathische Arbeiter. Ja, sind sie, ja. Ja? Kann man nichts dagegen sagen. Bisher noch definitiv auch nicht negativ aufgefallen oder so. Und ja, ja. Aber wollen wir schon über den zukünftigen Champions League-Sieger Borussia Dortmund reden? Naja, normalerweise heißt ja, das Beste kommt zum Schluss. Eben, dann fangen wir mal mit Nürnberg an. Ach, weißt du, seitdem ich mit dir eine sexähnliche Beziehung habe, stört mich das gar nicht, dass wir da 1-1 gespielt haben. Ja gut, ich meine, euch tun die Punkteverluste ja nicht so weh. Ich meine, aufgrund dessen, weil ja echt alle anderen auch, was hat alle anderen, der Schalke ja gepatzt hat und Leverkusen gepatzt hat und... Ja. Also 8 Punkte ist immer noch, glaube ich, Vorsprung. 8, ja. 8 müssen noch sein, oder 9 sogar. Da gibt's Schlimmeres. Nürnberg tut's ein bisschen mehr weh. Ich meine, klar, ein Sieg wäre wahrscheinlich unverdient gewesen, spätestens nachdem sie in Unterzahl waren. Aber... Warst du im Stadion? Nein, ich musste leider arbeiten. Ich sonst wäre ich gegangen. Sonst. Aber Spiel hast du gesehen? Dann im Nachhinein irgendwie, oder? Ja, klar. Klar, die letzte Viertelstunde habe ich dann so gesehen. Live, da war ich dann gerade daheim. Und dann habe ich mir natürlich doch, sobald es ging, nochmal das ganze Spiel angeschaut. Und ja, wenn Bayern ein bisschen cleverer spielt, dann gewinnen sie das, dann gewinnen sie das Ding locker. Und dann steht es zur Halbzeit 3-0 und der Fisch ist geköpft. Sagt man das so? Also wenn du das so sagst, dann sagt man das generell immer so. Das Trademark. Also ich guck mal gleich im Duden. Ich schlag das den mal vor. Der beste Mensch der Welt will den Fisch geköpft. Aber ihr habt ja, glaube ich, schon wieder ein Derby, ne? Jetzt am Wochenende. Ja, das allererste Bundesliga-Derby. Gegen Fürth. Gegen die Fürther, ja. Fürther. Ja, ja. Habt ihr Angst gegen die Fürther? Ne, Angst eigentlich nicht, aber... Stehen ja massiv unter Druck, Tobi. Die Vierter, ja. Na, ich glaube, das kann man nicht. Ja, ich meine, sie sind Tabellenletzter. Deswegen stehen sie in Hinsicht schon unter Druck, aber es ist jetzt nicht so unerwartet. Wenn man das realistisch sieht, dann war das schon zu erwarten, dass wenn Fürth nicht irgendwie in jedem Spiel unterschätzt wird und die Jungs, die Mike Biskens aufstellt, einen riesen Lauf bekommen, so wie es die Jungs von Frankfurt haben, dann würden die da rumdumpeln in der Gegend. Und klar, dass sie jetzt noch Letzter sind, wird schwer, da rauszukommen. Zumal die ganzen anderen Mannschaften, die man auch da hinten gedacht hat, wie Düsseldorf oder so, die haben halt schon einiges an Punkten geholt. Und Mannschaften wie Wolfsburg, die bisher da hinten rumgedümpelt sind, die müssen, oder die gewinnen jetzt. Die haben jetzt einen Lauf und die werden da sich nicht mehr lange aufhalten da hinten. Haben ja am letzten Wochenende gegen Dortmund gespielt, 3-1 verloren und das ist ja nun, war ja abzusehen, ne, die Niederlage, kann man fast schon sagen. Aber also auch wenn es im Prinzip klar ist oder abzusehen ist, dass sie wahrscheinlich wieder den Weg zurück in die zweite Liga gehen müssen, müssen sie aber langsam echt mal so ihre Chancen nutzen, vielleicht nochmal das Böse abzuwenden. Und das kann ich mir gut vorstellen, könnte gegen die Nürnberger, gegen den Club, ja, könnte das ein guter Schritt sein. Also ich möchte fast sagen, ihr seid schlagbar. Zum ersten Mal in der Saison könnte man sagen, also ja. Wenn Nürnberg verliert, dann wäre es keine Überraschung. Nach dem verschenkten Sieg gegen die Bayern seid ihr jetzt, glaube ich, leicht angeschlagen. Ich glaube es auch. Die Motivation ist definitiv bei null. Die Moral am Boden, der beste Spieler und auch dümmste Spieler im Kader gesperrt. Aber euch? Ja. Pinola? Nein, nicht Pinola, Gebhardt. Was war das eigentlich, sag mal? Meinst du den Platzverweis? Ja. Die Schiedsrichter sind angewiesen worden, sowas zu ahnden und sowas mit Gelb zu bestrafen. Und er hatte schon Gelb und man lässt den Ellbogen einfach unten. Ich meine, er hatte ja sogar noch einen vergipsten Ellbogen, wie damals der Cowboy Bob Orton, wenn du dich daran erinnern kannst. Und vielleicht ein kleines Vorbild gewesen. Wie wer? Cowboy Bob Orton, der Vater von Randy Orton, der kam auch mal mit dem Gips zum Ring und hat dann immer Leute mit dem Gipsarm auf den Kopf gehauen. Ich kann mich nur noch erinnern, dass der Narcissist Lex Luger eine Stahlplatte im Ellbogen hat und damit seine Gegner immer niedergestreckt hat. Aber ich glaube, wir sollten das jetzt nicht vertiefen. Wir können noch ein bisschen über den Nordtalk reden, wenn du möchtest, und über den tollen Podcast vom Lichtspielhaus. Aber nicht über den Narcissist Lex Luger. Dafür haben wir nur noch 52 Minuten Zeit und das ja, ist ja gut. Eigentlich wollte ich heute die große Lobessendung machen. Ich möchte fast schon sagen, eine große Lobesrevue für den BVB. Also, dann schieß los. Nee, ich fange erstmal mit Luis Adriano an, weil ich mir dachte, der Tobi, das ist ein ausgewiesener Fachmann. Ich möchte schon was sagen, es ist der intelligenteste Mensch, der auf diesem Planeten mit Sicherheit lebt, aber vielleicht sogar der intelligenteste Mensch im Universum ist. Und jetzt frage ich dich, ist es moralisch verwerflich, was der Luis Adriano da gemacht hat? Oder sollten wir erst noch mal erklären, was er überhaupt gemacht hat? Wir können es, glaube ich, kurz erklären, weil nicht jeder hat die Chance, Sky zu gucken und nicht jeder hat wahrscheinlich die Chance oder die Lust, am Mittwochabend nach dem Schalke-Spiel, nach der Zusammenfassung vom Dortmund-Spiel, dann noch die anderen Spiele zu sehen. Ja gut, was hat der gute Junge gemacht? Donetsk hat der gute Luis Adriano, was, gell? Adriano heißt er. Deines Zeichens schon ein Top-Stürmer. Ist er, ach gut, ich meine, die ganze Mannschaft ist gespickt mit sehr guten Spielern, die sie aus Brasilien geholt haben. Aber ja, deswegen, ich weiß gar nicht, ich glaube, die stehen auch ganz oben in der Tabelle in Russland, in der Ukraine und haben Dynamo Kiew in den letzten Jahren zu den Rang abgelaufen. Mhm. Klar, ich meine, Geldgeber und also einfach da. Also nochmal zu dem Szenario, es gab Schiedsrichterball, Donetsk, irgendein Spieler von Donetsk wollte halt den, gegen wen haben die eigentlich gespielt? Gegen Nordjylland, ne? Nordjylland, keiner weiß so richtig, was man ausspricht. Ja, da wollte halt der Schachtjahr Donetsk-Spieler nach dem Schiedsrichterball den Ball halt zu Nordjylland spielen. Da dachte sich Luis Adriano, Fair Play? Fick dich. Und hat sich aber den Ball geschnappt, ohne Gegenwehr ist durch die Viererkette gejoggt und hat dann den Keeper ausgespielt und hat den Ball reingedrückt. Und daraufhin... Tja. Ja gut, ich meine... Ist ein Lausbub, definitiv. Ist ein Lausbub, kann man fast schon sagen, ne? war definitiv nie okay. Und ich glaube, Franz Beckenbauer hat gesagt, dass er nachträglich gestraft gehört. Habe ich gerade gesehen auf Sky Sport News HD, einem ausgewiesenen Klassesender, dass die UEFA ein Disziplinarverfahren wohl in Erwägung zieht. Ja, aber dann müssen sie genauso den Rest von Donetsk mitverantwortlich machen, weil es ist in Holland ja auch mal vorgekommen bei Ajax gegen Arnhem oder so, dass auch nach einem Schiedsrichterball der Spieler den Ball zu spielen wollte und ihn dann über ihn drüber gelupft hat. Wollte ich gerade sagen, es war eine andere Geschichte ein bisschen. Ja, und die haben dann den Anstoß durchführen lassen und durften dann quasi ein Tor machen und dann ist es wieder bei dem Stande von, ich glaube, 1-0 stand es vorher und dann stand es danach 2-1 und dann ist da weitergegangen. Ja. Aber viel schlimmer finde ich, dass die dann einfach nicht den Ball haben selber ins Tor geschossen. Dass er ja, dann einfach, es wurde ja wohl von den Kapitänen wurde das abgesprochen, dass Nordjylland einfach durchjoggt durch die Mannschaft, durch die Donetska und reindrückt. Aber dann hat wieder besagter Luis Adriano wild gestikuliert und gesagt oder gebrüllt hier, lass den nicht durch. Und irgendein Mittelfeldspieler von Donetsk hat dann den angreifenden Spieler, der eigentlich nur durchjoggen wollte, den Ball weggenommen. Also ja, aber warum macht er das? Ich meine, lass ihn doch ihn anschreien. Der soll sich doch anschreien. Ja, da gebe ich dir recht, ja. Also es ist von dem genauso verwerflich, dem dann den Ball wegzuschießen. Vor allem, er hat ja so mit sich geringt. Man sieht ja anhand der Bewegung, anhand des Ablaufes, wie er den Ball wegschießt, dass er Angst hatte, dass er selber nicht wusste, was er machen soll. Mhm. Aber der muss dann einfach durchlassen. Ich meine, schön wäre die Geschichte natürlich geendet, wenn es beim 2-1 geblieben wäre, weil ein oder zwei Minuten später hat Nordjylland ja doch ein Tor gemacht, regulär, zum zwischenzeitlichen 2-1, dass es nachher 5-2 ausgeht für Donetsk. Das wirft halt ein relativ dunkles Loch in das Spiel. Also das ja. Natürlich, dass der Luis Adriano dann auch noch 3 Tore macht, ist bitter. Was und dann auch noch ganz so viel Sand, als er ausgewechselt wurde, noch die 3 Finger hochgezeigt hat. Ne? Hast du das gesehen? Das war eigentlich so noch schlimmer. Also dieses, ja. Dass er den Ball da reinmacht. Vielleicht hat es ihm einfach nur ausgesetzt. Ich meine, ich glaube jetzt mal an das Gute in dem Jungen, dass er einfach durchgelaufen ist und vielleicht ist er einfach so durch und durch Stürmer, dass er da einfach nur Ball Richtung Tor, ich renne hinterher, sieht. Weil der Ball war ja, muss man auch sagen, so geschlagen, dass es ideal für ihn war. Also man hätte den Ball ja auch gleich zu einem Abwehrspieler direkt schießen können oder noch stärker zum Tor. Aber der Ball ist ja, es wäre ja ein Traumpass gewesen. Also wenn es kein Schieß dabei gewesen wäre, dann wäre das ja ein Traumpass gewesen, ja. dass der Ball genau dahin muss. Das war ja auch genau die Schnittstelle von der Abwehr. Ja, aber es war ja auch gar keine Dynamik im Spiel. Ja, natürlich von allen, nicht außer von Luis Adriano. Ja, es ist... Also von mir kriegt er nicht die rote Karte oder die pinke Karte oder den dreckigen Schuh, ja. Oder den Putzstiefel oder was mir auch, ja, immer da verwehrt. Den kriegt er von mir nicht, da habe ich jemand anders zu diesem Spieltag oder für diese Folge. Man kann es nicht glauben, aber ist so. Aber ob man ihn da jetzt nachträglich, da müsste man die ganze Mannschaft strafen. Oder auch da müsste man den Spieler, wie gesagt, der den Ball wegschießt, genauso strafen, weil das kann dann auch nicht sein. Ja. Nee, also ich würde das schon gerne vorwegnehmen. Also von mir bekommt er den Bumsbolzen der Woche. Den Kopfschuss des Tages. Dann wollte ich noch mal kurz was mit dir abklären, nur um mal dieses Internationale in unsere Sendung zu bringen. Di Matteo, ne? Kennst du seines Zeichens Ex-Trainer von Chelsea London? Ja, mit wem hat er noch mal, gegen wen, wo? Die Champions League gewonnen? Juve 3-0 verloren. Was lachst du da so? Weil ich das nicht wissen wollte. Hä? Ich wollte wissen, ach so, gegen wen und wo und mit wem hat er nochmal die Champions League gewonnen? Kann ich nicht sagen. Ich gucke gestern am Fußball. Am 19. Mai 2012. Nein, da habe ich noch kein Fußball geguckt. Ah ja, stimmt. Ich auch nicht. Deswegen frage ich ja, aber wozu Fuffe gibt's Google? Ich schau mal, ich sag's dir gleich. Okay. Der gute Di Matteo wurde ja entlassen, weil er 3-0 gegen Juventus Turin verloren hat, dachte man zunächst. Aber der wahre Hauptgrund, so kam jetzt zum Vorscheinen, sei gewesen, dass er Fernando Torres nicht von Anfang an spielen lassen hat. Hast du das mitbekommen? Nein, ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass er entlassen wurde, aber den genauen Grund, das habe ich jetzt... Und zwar hat er ihn erst in der 71. Minute eingewechselt, aber vor dem Spiel gab es ein Gespräch zwischen Di Matteo und Roman Abramovic, der ja auch mal schon mal was reingesteckt hat in die Mannschaft, Euro ja, oder zwei. Ein oder anderen Schilling. Schilling, ja. Und der gute Fernando Torres hat ja seine 59 Millionen gekostet. Und der gute Roman Abramowitsch hat gesagt, hier, ich möchte, dass wir mit dem guten Torres von Anfang an spielen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, hat so ein Scheich überhaupt sportlich reinzureden, dem Trainer? Erstmal denkt man sich natürlich, nein. Aber es läuft ja nun in der Champions League bei Di Matteo nicht ganz so gut. In der Liga sind sie auch nicht mehr Erster. Also ist doch ganz klar, dass Abramovic in dem Verein die Hosen anhat. Also was hättest du gemacht? Also ich glaube, ich hätte gesagt, na gut, du ist ja nun auch kein schlechter Fernando Torres. Dann lass ich dir mal spielen. Wie hättest du da reagiert? Also ich hätte ihn auch spielen lassen, weil ich meine, man darf, ja wie du sagst, Fernando Torres ist kein schlechter. Und wenn er seinen anderen Sturm, mit wem hat er denn vorne gespielt? Wahrscheinlich mit Oskar, oder? Oder ist Oskar Messer Außenstürmer? Ist Messer ein Flügelstürmer? Ja, Oskar ist ja eher einer von den drei Mittelfeldstürmer-Offensiven. Ja, ja. Ich weiß nicht, wer hat da gespielt? Ich weiß es gerade nicht. Ich hab's nicht gesehen, aber ich hätte ihn definitiv auch spielen lassen, weil erstens mal ist er kein Schlechter, er ist auch definitiv gut für ein Tor. Und zweitens, nur um dem Ärger aus dem Weg zu gehen. Also wenn jetzt irgendwie, wenn er jetzt wollte, dass das neue 18-jährige Talent von Chelsea, das er irgendwie aus der dritten Mannschaft in den Profikader geholt hat, der Abramovic, wenn er darauf verstanden hätte, dass der spielt, dann würde ich auch sagen, okay, nee, ich muss im Interesse der Mannschaft denken, ich spiele mit einem anderen, aber das vielleicht was einfach nur so, okay, ich habe einen längeren Schwanz wie du und jetzt hat er gar keinen mehr. Jetzt ist er bestimmt. Hat er gar keinen Schwanz mehr, ne? Jetzt ist er weg. Jetzt ist die Eichel öffentlich sichtbar für alle. Armes Haupt. Hast du ein paar Charlie Wagner Herrenwitze geguckt oder was? Kennst du Charlie Wagner? Charlie Wagner, nee, ich kenne nur Charles Schulz-Koski. Aber Charlie Wagner kenne ich nicht. Charlie Wagner, das ist so ein Typ, der hat eine unfassbar geile Stimme, so eine richtig geile Erzählstimme und er erzählt bei Harald Schmidt immer so Herrenwitze. So aber ganz ernst und ganz sachlich, so die allerhärtesten Perverso-Witze, das ist großartig. Musst du dir vielleicht mal auf YouTube geben. Schön. In seinen alten Folgen, nicht in seinen jetzigen. In seinen doch, aktuellen. Jetzt auch. In den alten gab es den aber auch schon, aber aktuell gibt es den auch. Kann ich mich gar nicht erinnern, das ist an Charles, nee, er ist gar Charlie nicht Charles, Wagner. Gell? Ist Charlie ein ganz Wagner. Großer. Allzu gut. Na, Harald Schmidt kommt aus meiner Geburtsstadt oder ja, um die Ecke. Das war aber trotzdem noch nie so mein Fall. Ich weiß nicht, mit Harald Schmidt konnte ich mich nie so anfreunden. Nicht? Nee, irgendwie war nicht so mein Fall. Tut mir leid. Vielleicht mache ich mir jetzt gerade viele Feinde, aber ist mir wahrscheinlich nichts dafür. Das ist ja grundsätzlich. Können wir ja gar nicht genug Feinde haben, oder? Wir sammeln ja Anti gefällt mir. Also wenn es das geben würde, dann hätten wir wahrscheinlich mehr wie gefällt mir Freunde bei Facebook. Mit Sicherheit. Aber ein Glück scheißen wir auch drauf. Wie heißt es irgendwie? Neid muss man sich erkennen. Ah, weiß ich nicht. Ja, wie heißt es? Ich werde das nachgoogeln. Ja. Erzähl mal irgendwas über, und ich würde so lange überlegen, über Charlie Wagner. Ja, ist ja auch egal jetzt. Wo waren wir die mal? Das ist erstmal, möchte ich fast sagen, auch egal, denn jetzt kannst du dir aussuchen, welches Thema wir als erstes behandeln wollen, weil ich glaube, beide Themen sind relativ interessant. Und zwar einmal BVB, sind sie schon Champions League-Sieger, ja oder nein? Oder dieses ganze Gebilde, gerade rund um diese Alof, Slomka, Thomas Schaaf heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Der Trainer von Werder Bremen, heißt er Thomas? Thomas Schaaf, ja. Oder Herr Schaaf, sagen wir einfach nur. Oder möchtest du lieber das wissen? Also Dortmund oder diese ganze Trainergeschichte gerade? Wir können erstmal, ist ja egal, wir können, wenn wir schon im Internationalen sind, durch die Champions League voll ab. Ja, ab. Und ich meine, wir können doch kurz die Bayern sprechen, die sich nicht mit rumbekleckert haben. Och, das wollte ich eigentlich gar nicht so. Aber die werden trotzdem. Thomas is back. Is back. Bate, eben. Die werden Bate-Bodies auf abschießen. Ne? Den auch. Nee, ich habe das Spiel gesehen, natürlich. Sie waren die bessere Mannschaft, über 90 Minuten, ganz klar. Sie haben es versäumt, ein Tor zu schießen, bekommen dann ein selten dämliches Gegentor. So läuft es nun mal. Aber ein Glück haben wir den guten Thomas Müller, der da irgendwie den Ball um hereinbuxiert. Und ach, Tobi, weißt du was? Das als Bayern-Fan, der Luca wird mir jetzt bestimmt imaginär auf die Schulter klopfen. Wir stehen da drüber über so welche. Wir denken nur noch ans Halbfinale erstmal. Nächster Schritt ist bei uns Halbfinale im Kopf. Gegen Dortmund dann? Nee, gegen. Gibt es dann das Rückspiel Bate Borisov gegen Bayern? Oh, da freue ich mich drauf. Oh, das ist schön. Wäre eine Reise wert, fast, oder? Da wird ganz Europa einschalten, wenn es Bate Borisov gegen Bayern München im Halbfinale der Champions League gibt. Doch. Also glaub ich auch. Ich würde nach Bate fliegen oder nach Borisov oder wo auch immer das ist. Weißrussland. Schönes Land. Ja, immer. Schön grün. Schönes Land. Schalke, kann man da großartig was zu sagen? Wolf-Christoph Fuß hat das Spiel kommentiert. Ich habe es in der Bar gesehen und habe mich nicht mit den Kommentatoren beschäftigt gestern. Mit wem warst du in der Bar? Warst du mit meinem Sandkastenfreund. Mein Sandkastenfreund, der mich jetzt verlässt, der jetzt seiner Liebe zu seiner zukünftigen Frau zuliebe in ein anderes Bundesland zieht und mich hier lässt ganz allein. Es ist ein ziemlich hartes Los und ich habe schon wieder eine Träne im Auge, aber drüber muss ich stehen. Ja, über die Aussagen gerade, da freut sich der Ricky bestimmt ganz dolle. Ja, Ricky ist mein Bordellfreund. Also den habe ich erst kennengelernt, als ich angefangen habe, ins Bordell zu gehen. Und dann gespannt nur geguckt habe. Nur gucken nicht an. Aufgrund seines langen Penises. Ja, klar. Natürlich. Sowas kommt man nicht glauben. Aber Ricky weiß schon, wie es gemeint ist. Ricky weiß auch, wen ich meine, und deswegen versteht er das auch. Ja. Zurück zu Schalke. Schalke. Also ich muss mal kurz sagen, unser guter alter Wrestling-Fan Christian Fuchs hat ein grandioses Tor geschossen. Zum 1:0 und. Ist der Wrestling-Fan? Der ist Wrestling-Hardcore-Fan. Ach du Scheiße. Für die auch widerlich. Also. Mal fragen wir als Special Guest für Non-PG. Nicht? Ja, aber im Prinzip möchte ich mit so wenig Menschen wie möglich bei Non-PG zu tun haben. Auch schön. Diese ganzen Wrestling-Fans sind einfach zu kotzen. Ja, verstehe ich. Du verstehst das mit Sicherheit. Ja, so ein bisschen, aber nur ein bisschen. Und da wollte ich mal fragen, der gute Alexander Meyer, Alex Meyer, wie Kumpels, Fuckbuddies untereinander zu ihm sagen, hat gesagt, dass Arsenal London wohl das Rennen um Jan Klaas Hünteler macht. Schon Alex Meyer? Alex Meyer, reden wir von dem Alex Meyer von Frankfurt. Von Ski. Ski. Wer ist Alex Meyer bei Ski? Ja, wer ist denn Alex Meyer? Ich kenne nur Alex Meyer, den Schlags. Nicht den viereckigen Typen da. Nicht, der ist eine Kante. Der hat viele Kanten. Das sieht ganz komisch aus, der Alex Meyer von Frankfurt. Ich meine den Skimann, der da immer an dem großen iPad steht. Ah, heißt der Alex Meyer? Wie heißt der? Ich heiße doch nicht Alex Meyer, warum sagst du denn so einen Scheiß jetzt? Keine Ahnung, wie drauf kommen. Ah, die Matteo heißt er. Nee, Charles Schulzkowski ist, glaube ich, der Mann. Charlie Wagner. Charlie Wagner bei Sky am iPad. Ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Nee, aber was? Das Glasjan Hülte da zu Arsenal geht. Der gesagt hat, hier Bayern gewinnt 5-0, auf einmal steht 5-0 zur Halbzeit. Günter Netzer? Netzer von Aachen. Der Meier. Ah, jetzt! Natürlich heißt der Alex Meyer. Ja, natürlich jetzt! Warum, ja. Natürlich heißt der Alex Meyer. Ich hab nicht gewusst, dass es mehrere Meyers gibt in Deutschland. Kann doch nicht sein, dass es noch Meyer gibt. Nein, hab ich auch nicht gewusst. Aber es ist ja auch in Holland, ist ja klar, jedes Land hat seinen Meyer. Ja. Nett. Ja. Okay, was hat denn der jetzt nochmal gesagt? Dass der Hünteler im Winter zu Arsenal geht. Meinst du, das wird so passieren? Ich wüsste nicht warum. Also, es würde mich auch nicht wundern in der heutigen Zeit, aber ich wüsste nicht warum. Der Klaas Hünteler, der hat seinen Stammplatz in Schalke, der wird da geliebt, der macht seine Tore, er wird definitiv überwintern in der Champions League, so wie es aussieht, auch als Tabellenerster. Also würde er nicht auf eine Mannschaft wie Barcelona oder so treffen müssen. Vielleicht Real, was auch blöd ist, gell? Das ist ja auch nicht besser, aber Ja, gut, bitte, weil wenn man die Champions League gewinnen, muss man alles sagen. Bayern, die können auch, sind auch noch nicht Gruppenerster. Nein, aber es gibt keine nationalen. Ach stimmt, ja, das geht ja erst im Viertelfinale. Genau. Also frühestens im Viertelfinale werden alle aufeinandertreffen. Ja. Dann in Triple Threat Champions League Quarterfinal. Triple Threat Match dann. Ja. Hast du da was Süßes geguckt? Nein, wie immer nur. Nee, ich habe nicht mal die Zusammenfassung. Doch. Nein, ich habe gar nichts geguckt. Nee, gar nichts. Jetzt habe ich überlegt. Nee, ich habe nichts gesehen. War es so schlimm? War schon scheiße, ja. Also, war schon scheiße. Das Ende war ganz cool. Habe ich nichts verpasst. Diesen NXT-Leuten, die dann kamen. Aber ist ja jetzt auch scheiße. War auch scheiße. Ist ja auch scheiße. Also, guck mal, er ist 29 Jahre alt, Jan-Klaas Hüntela. Und Alter, ey, er ist, sind wir mal ganz ehrlich, er ist bei Real Madrid gescheitert, ja? Ey, wo war er? Bei Milan war er. Bei welchem Milan? War es AC, ne? Ja, sonst würde ich ja sagen Inter. Milan ist immer AC. Ja. Wo war er noch in Holland irgendwo? Bei Ajax war er bestimmt. Bei Ajax hat er den Durchbruch geschafft. Ja. Und so, ansonsten war Holland, war, Spanien, Italien haben wir. Und zwei großen Mannschaften ist er gescheitert. Jetzt England. Da haben sie im Sturm Olivier Giroud, der nicht ganz so eingeschlagen hat, wie man dachte. Poldi spielt ja auf dem linken Flügel. Also das würde im Prinzip schon passen, muss man fast sagen. Hat ein geiles Tor gemacht gestern, der Poldi. Der Poldi, ne? Ja. Ja, wirklich. Ja. Schön. Ja gut, ich meine... Wird er schon mit Pires verglichen in Arsenal, also in London? Ja. Der Pires hat gesagt, so, dass der könnte meine Fußstapfen treten und könnte auch so eine Legende werden wie ich, was ich auf eine sehr Understatement-artige Aussage finde. So, wenn man von sich selbst sagt, man ist eine Legende. Das kann doch eigentlich nur Talk of Honor von sich behaupten, aber naja. Wer? Kenn ich nicht. Nee. Sagt mir gar nichts. Ich google es nachher mal. Schreibst du dir auf der Liste, Charlie Wagner, Talk of Honor. Und irgendwas finden. Und diesen Spruch mit Neid muss man sich ja kaufen. Nee, genau, Neid muss man sich verdienen. So war's. Irgendwas Neid muss man sich verdienen. Neid bekommt man nicht. So, hast gehört? Nee, leider nicht. Lob. Nein, das ist keine Kamera. Lob. Wie war's nochmal? Hast gehört? Nee. Lob muss man sich verdienen. Neid bekommt man geschenkt. So, was für ein Spruch. Von der besten Frau. Sehr weise. Von der besten Frau auf dem Planeten. Also der ist halt schon wirklich sehr schlecht neben einem aussehen, ne? Also du kochst für deine Frau pünktlich, das auch noch nackt. Ja, ohne Schürze. Und das alles nur, damit ich nachher in Ruhe mit dir podcasten kann und das beste Radler der Welt trinken kann. Das beste Radler der Welt? Was ist denn das beste Radler der Welt? Ich traue es mir gar nicht zu sagen, dass international ist, aber wir sind ja international. Es kommt aus dem schönen Österreich. Oh. Und zwar von der Firma Gösser. Gösser, natürlich! Die haben so ein wahnsinnig geiles Naturradler. Aber das Gösser normal schmeckt auch schon super geil. Ja, das schon, aber das Radler habe ich verliebt mit diesem natürlichen Zitronensaft. Oh, das ist ein Traum. Ist das ein Lebemann, der Tobi? Ist das ein Lebemann? Habe ich bei eBay gekauft, Alter. Abgelaufen. Oder was? Nein. Wieso abgelaufen? Weiß ich nicht. Haben wir jetzt eigentlich schon über Dortmund geredet? Nee, aber das heben wir uns ja zum Schluss auf. Wir haben gesagt, Beste zum Schluss wollten wir noch über dieses ganze diesen Trainer-Gangbang reden. Nee, ich habe Dortmund gestern geguckt. Ich wollte es eigentlich, oder sagen wir mal so, ich habe es nicht geguckt, sondern ich bin dann irgendwie mal da so dahin gesappt, weil Schalke war Hardcore-Scheiße. Und dann habe ich mal gedacht, Dortmund hier, ey, show me what you got. Und die hatten einiges. Also das war wirklich fantastisch, was sie da gespielt haben. Es ist nicht so gewesen, als wenn der Gegner Ajax keine Chance gehabt hätte. Sondern sie haben irgendwie sowas von überlegen gespielt. Sie haben den Gegner kommen lassen, haben ihn ganz smart ausgekontert und verdient 4-1 gewonnen. Verdient. Sie haben halt im Endeffekt alles, was sie letztes Jahr schlecht gemacht haben in der Champions League, machen sie einfach richtig. Aber findest du nicht auch, dass es da gerade ein bisschen andersrum läuft? bei Bayern läuft es in der Liga, wie am Schnürchen, in der Champions League. Sind wir mal ganz ehrlich, Lille, das war schon klasse. Und Valencia, das erste Spiel, das war ja auch ganz okay. Ja. Also ja. Kann man sagen, in der Champions League läuft es bei den Bayern nicht ganz so gut. Bei Dortmund hingegen läuft es in der Champions League in der stärksten Gruppe, wahrscheinlich aller Zeiten, brillant. Die sind durch mit als Gruppenkopf. Und in der Bundesliga läuft es ja nicht ganz so rund, obwohl es da ja auch nicht schlecht läuft. Aber das ist schon so eine gewisse Analogie doch zu erkennen, lieber Tobi, oder? Ja, aber das kann, ich weiß nicht, woran man das jetzt festmachen kann. Ich meine, das Schöne, Dortmund hat halt den Vorteil gehabt, dass er als absoluter Außenseiter in die Gruppe reingegangen ist oder reingegangen sind. Naja, es war nicht Ajax der Außenseiter. Naja, ich meine, es haben eigentlich viele gesagt, dass wenn sie Glück haben, werden sie auf Platz 3 stehen, weil jeder damit gerechnet hat, dass sie wieder wie letztes Jahr international total versagen werden. Und es war eigentlich so man könnte es ein bisschen vergleichen mit der WM 2006. Das erste Spiel gegen Ajax mit dem Tor kurz vor Schluss könnte man vergleichen mit dem Tor von Oliver Neville 2006 gegen Polen, wo dann quasi auch danach so richtig die Euphorie. Ich muss mal sagen. Was denn? Ich war in Dortmund, da war ich im Stadion. Ich weiß, hast du mir schon mal erzählt. Das war, ach so. Hast du mir schon mal erzählt, ja. Aber, ja. Hab noch nie so eine Gänsehaut gehabt. Wie vor dem Spiel bei der Nationalhymne, wenn, das sind ja, glaube ich, 400, 500 Leute, die in das Stadion passen. Unfassbar geile Atmosphäre. Und dann das Tor, also. Ja. Unfassbar geil, das glaubst du gar nicht. Doch, ich glaube dir das. Warum soll ich das nicht glauben? Das kam sogar vom Fernseher. Ich habe beim vorletzten Mal so ein bisschen kritisiert, dass die Stimmung am Fernseher definitiv nicht so rüberkommt wie natürlich im Stadion. Aber da hat man schon gespürt, dass da was Besonderes passiert in diesem Stadion. Und natürlich der Neville wurde ja später erst eingewechselt, ne? Natürlich, und Odonkor ja, als Dortmunder noch damals zu dem Zeitpunkt. Und natürlich die ganzen Fachmänner, mit denen ich da war, mit meinem Vater und Bekannten von ihm. Wir gucken uns an, yeses, ne? Was bringt da die Cinderella-Story oder was? Also das kannst du ja völlig verparken, ja, und dann. Das funktioniert. Odonkor, ja. Neville, klack. Ja, und so ähnlich fand ich es, war es bei Dortmund auch gegen Amsterdam. Die haben da gut gespielt, haben halt das Tor nicht getroffen und machen dann, ich glaube, in der 87. Minute oder so, machen sie dann doch nur das 1-0 und dann lief es einfach. Also wobei man auch sagen muss, dass die Spiele gegen Real waren bombig, aber gerade gegen Man City oder so, dass der Man City einfach auch schwach war. Ich meine, sie haben mit Ausnahme von dem Spiel, gestern haben sie auch wieder mit scheiß viel Glück nur einen Punkt geholt gegen Real, was mir geholfen hat, weil ich habe gestern Geld verdient damit. Ja. Aber 1600 Euro, ne? Ja, 1-0 weniger. Aber ansonsten, ich habe auch nur 200 Euro eingesetzt. Das ist schon okay. Nein. Es läuft halt. Es läuft, ja, wirklich schön. Und jetzt kommen sie alle aus ihren Höhlen gekrochen, der Special One und alle so sagen, dass das Dortmund eine realistische Chance hat auf den Titel. Es wäre ja wie damals, 95, 96, 97, wo es ja genau, wenn es so kommen sollte, dass es dann wieder eine Wiederholung davon gibt. Das sind sie auch zweimal hintereinander Meister geworden und dann im dritten Jahr haben sie die Champions League gewonnen. Wo ist eigentlich das Finale dieses Jahr? London. In London ist dieses Jahr, steigt es dieses Jahr. Eigentlich hätten sie es ja letztes Jahr machen müssen, ne, Dortmund. Um das nochmal zu wiederholen. So Champions League-Sieger in München und so. Achso, weil in München, das schon, ja, aber sie wurden das letzte Mal ja zweimal Meister und sind dann im dritten Jahr Champions League geworden. Sie hätten dann quasi schon vor zwei oder vor zwei Jahren werden müssen, wenn sie es genau nachmachen hätten wollen. Gut, ich meine, mal abwarten, wenn's dumm läuft. Und sie sind ja Tabellenerster. Sie werden definitiv als Tabellenerster einen Tabellenzweiten zugelost kriegen. Ich habe jetzt gerade nicht die Gruppen im Kopf und wie viel da noch möglich ist, aber wenn da nachher Juve oder so kommt, ich meine, sie müssen jetzt, nachdem sie Real im direkten Vergleich geschlagen haben, sie eigentlich von niemand verstecken, aber wenn den unangenehmen Juve ist auch schon, puh. Juve hat gestern richtig stark gespielt gegen Chelsea. Juve war auch schon eine starke Mannschaft. Ja, Arturo Vidal hat sich dermaßen gemacht. Ja. in dem Team. Also da ist kein Wunder, dass der Heinkes den unbedingt zu Bayern holen wollte damals. Mhm. Mhm. Also auch dieser Jovinko und auch Pirlo geht auch immer, ne? Also das ist schon immer noch, ja. Der macht halt nur das, was er kann, und das reicht halt immer noch aus, um national, und international aufzublitzen. Meinst du, mit dem Duo Reus-Götze könnte man dann auch, ich möchte fast sagen, Weltmeister werden? Wenn die noch ein Jahr reifen, wie ein guter Wein? Wenn sie von Verletzungen frei bleiben, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Flügelzange uns noch viel Spaß bereiten könnte. Ich muss halt hoffen, dass wir vorne, dass wir vorne im Sturm, dass Lewandowski wirst du ja nicht mehr einbürgern können. Man hat zwar mit Klose und Gomez zwei gute Stürmer vorne. Ja, ich meine, da kommt es natürlich auch ein bisschen auf den National, auf den Trainer, dann, ob er die beiden dann auch spielen lässt. Ja, ne, ja, ich meine, so ein die Alternativen sind jetzt ja auch nicht so schlecht. Nee, das daran, nicht, aber damit beschäftigen wir uns jetzt. Ich sehe das schon so, dass es schon von Vorteil ist, wenn man gewisse Achsen aus dem Club auch in der Nationalmannschaft spielen lässt. Ja, definitiv. Definitiv, ja. Also okay, haben wir uns jetzt darauf geeinigt. Dortmund wird Champions League-Sieger und sicher. Wir werden Weltmeister 2 Jahre. Dortmund ist durch, ne? Also eigentlich, wie nennt man das? Golden Card fürs Final. Wildcard, ja, für den Titel. Ja. Ja. So, und jetzt der große, ja, weiß nicht, was das war, ein Skandal? Nee, weil es gab ja noch nie einen Managerwechsel innerhalb einer Saison. Und der Alois zu Wolfsburg gewechselt ist, da habe ich mir gedacht, sag mal, guter Tobi, ist da nicht auch, oder diese ganzen Manager und Präsidenten, die predigen doch immer davon, dass die Spieler ihre Verträge einhalten sollen, etc. So, und jetzt, der Manager, der ja irgendwie eine Vorbildfunktion für seine, oder für generell für Spieler haben sollte, wechselt innerhalb einer Saison. Ist das nicht ein bisschen Fail von ihm gewesen? Naja, wenn wir es jetzt auf die lustige Seite schieben würden, dann könnten wir sagen, der gute Kerl hat einfach vorletzte Woche erst unseren Podcast gehört, als wir die Vorschau für die neue Saison gemacht haben. Und da bin ich mir relativ sicher, dass wir gesagt haben, dass in Bremen mal ein Wechsel an der Spitze nicht verkehrt wäre. Also, dass Trainer und Manager gute Arbeit leisten, aber jetzt irgendwann funkt's halt nicht mehr und dass das nicht schlecht wäre, wenn man da mal eine Veränderung planen würde. Und vielleicht hat er vor 2 Wochen, so zufälligerweise, als er bei Google mal guter Fußball-Podcast eingegeben hat, auf uns gestoßen, hat sich die Folge angehört, hat sich Gedanken gemacht. Dann kam natürlich Wolfsburg mit einem Gehalt von 3 Millionen. Das sind 2 Argumente, zu sagen, okay, Leute, die Weser ist schön, aber ich werde meine Wäsche nicht mehr in dem Fluss waschen. Ja, nee, ja. Aber wenn man es ernst nehmen würde, also ich kann's. Wenn er zu diesem Verein gewollt hätte, dann wäre es nur zu diesem Zeitpunkt gegangen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Wolfsburg jetzt noch bis zur Winterpause oder sogar noch bis zum Ende der Saison gewartet hätte, bis Klaus Allofs dann mal gesagt hätte, okay, jetzt gehe ich. Also das war eine Chance. Ich meine, Wolfsburg hat jemand gesucht, er hätte ja nicht gehen müssen. Aber es ist halt schon eine Verlockung. Ich meine, klar, er muss halt nach Wolfsburg, aber er muss ja nicht hinziehen. Er kann da ja auch hinfahren. Er kann ja, ich weiß nicht, wie weit ist es weg von Bremen? Wolfsburg? Weißt du das etwa? Hast du da, ich bin da geografisch schlecht in der Region. Was ist denn mit Wolfsburg? Wolfsburg nach Bremen, so. Wie lange man da fährt? Kann man da rein theoretisch in Bremen wohnen bleiben und nach Wolfsburg fahren? Fährst 2,5 Stunden so ungefähr. 2 Stunden. Ja. 2,5. Okay. Gut, dann kann er sich ja so ein bisschen in die Richtung ziehen, aber es ist auf jeden Fall in der Nähe. Hannover ziehen, das ist die Mitte. Genau, er ist nicht gezwungen, nach Wolfsburg zu ziehen und für das Geld, und er hat halt da im Endeffekt mit Sicherheit Möglichkeiten, jetzt auch einen Trainer zu suchen, und vielleicht ist es ja auch schon so unter der Hand klar, dass Thomas Schaaf ihm folgen wird. Er hat einfach Möglichkeiten, die er in Bremen nicht hatte, finanziell. Also der kann da halt dermaßen aus dem Vollen schöpfen. Und du sprichst es gerade an, Trainer. Der gute Lorenz Günther Köstner. Ich habe mit meinem Cousin ein bisschen mal geschrieben, der ist Wolfsburg-Fan, wohnt in Wolfsburg, und wir haben da auch in der Familie so schon so ein bisschen ein paar Kontakte. Jetzt nicht groß zum Club, aber zu VW. Und es ist relativ sicher, dass Lorenz Günther Köstner nicht Trainer bleibt. Er ist nur eine Interimsfunktion, auch wenn die Stadt selbst als solches, die Stadt als solches, ne, die möchte schon oder die ist schon relativ pro Köstner gestimmt. Das hat man ja auch dann im Stadion gesehen, die ganzen Banner, alles pro Köstner. Aber das möchte die Vereinsführung nicht, weil das ist keine großartige Identifikationsfigur. Für den Verein schon, aber nicht, also für die Leute in Wolfsburg schon, aber nicht für den Verein. Wenn da so ein zahlungskräftiger Sponsor dahinter steht, dann möchten die einen, keine Ahnung, vielleicht kommt ja Di Matteo. Wer würde mir so spontan einfallen? Würde mir jetzt so spontan einfallen, so als Schweizer, ja. Warum nicht? Ich meine, international hatten sie schon den einen oder anderen Trainer in Wolfsburg, zwar nicht immer mit Erfolg, aber sie sind da nicht abgeneigt davon und vor allem, ja, wie du sagst, er beherrscht die Sprache. Also warum nicht? Er kommt ist vom Champions. Ein Sympath? Ich finde schon. Ich auch. Also ich habe ihn jetzt noch nicht so oft in einem Interview gesehen, aber so speziell nach dem, vor dem, während dem Champions League Finale. Champions League Finale, nach dem Interview von Jan Henkel. Ja gut, es hat Jan Henkel. Also da habe ich das noch nicht geguckt, aber abgehört, das soll relativ kurz gewesen sein, das Interview. Ja, hat alles richtig gemacht. Vorstand da, dieser Roberto Blanco, Del Rio oder wie der heißt, ein ganz komischer Name vom VfL Wolfsburg, der hat gesagt, dass sich drastisch was an der Außendarstellung des VfL tun müsse. Und da ist Alos der erste Schritt und auch der richtige Schritt, weil ich mag den ungemein, das ist ein unfassbarer Sympath. Auch wenn er jetzt in der Schalte am Sonntag zu Sky 90 sehr dünnhäutig reagierte, als Patrick Wasserzieher ihn das eine oder andere Mal ein bisschen quer kam. Also habe ich schon gemerkt, dass das nicht ganz spurlos an ihm vorübergeht. Aber zur Trainerfrage. Ich habe mit dem Sohn des Herausgebers des Stadionmagazins in Hannover gesprochen. Mhm. Komplizierter Satz. Aber ich kann dir folgen. Ja. Und da habe ich auch nur gehört, also bin ich so durch die Straßen gegangen, da hat man das, dass man sich wohl gerade aktuell auch nach anderen Menschen umguckt. Ja, wie gesagt, es ist ja kein Wunder. Der Markt ist definitiv. Ja. Ich meine, sie werden nicht einen wie Peter Neuro oder so, und das kann ich mir nicht vorstellen. Da können sie auch Lorenz Günther Köstner behalten. So schlimm ist. Die werden schon einen Mann mit Namen. Ich denke auch. Also nicht ohne weiteres. Ja, vor zwei Wochen oder so habe ich das schon mal erzählt, dass Slomka gesagt hat, dass noch kein unterschriftsreifes Papier vorliegt. 30 Sekunden später gibt es Interview mit Jörg Schmadtke, der sagt, es sind alle Details, im Prinzip ist alles geklärt, es müssen nur noch Details geklärt werden. Also da merkt man schon, dass beide eine andere Strategie fahren anscheinend, denn geklärt ist da noch überhaupt nichts, was man hier so hört in Hannover. Und aktuell, es gab jetzt ein schönes Interview in der Hatz mit Valerie Ismail, dem U23 oder U21 Coach von 96. Auch ein Sympath, muss ich sagen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie er es jetzt drauf ist, seitdem er nicht mehr Spieler ist, aber ja. So während seiner Spielzeit war, er ist halt, hat halt diesen französischen Dialekt. Ah, auch. Sehr erotisch, ja. Ja, kann man sehen, wie man möchte. Ja. Und der hat gesagt, es weiß halt niemand so, was jetzt Sache ist. Es gibt viele Spieler, deren Verträge jetzt zur Winterpause verlängert werden müssen, weil sonst müssen sie verkauft werden. Und da kein Spieler weiß, mit welchem Trainer sie zusammenarbeiten werden in der Rückrunde, gibt es da viele, viele Baustellen gerade bei 96. Und also mein Gefühl ist ganz klar und das, was ich so höre, dass Slomka zu Wolfsburg geht. Das ist das, was man hier so hört. Das ist relativ sicher. Gut, ich meine, wenn dann nur, weil Bayern ihn nicht mehr will. Dass vielleicht Bayern wirklich mit Pep Guardiola verhandelt oder so. Ja, das soll auch nicht mehr so ganz aktuell sein. Guardiola soll wohl jetzt Bock auf England haben. Der hat irgendwie ein Interview mit der New York Times oder so, ich weiß nicht mehr, mit irgendeinem New Yorker Blatt gehabt und der lebt irgendwie gerade in New York. Und da gibt es wohl jetzt schon die ein oder andere Anfrage, vielleicht Nachfolger von Sir Alex Ferguson zu werden. Aber da hast du mir nämlich was vorweggenommen. könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass der gute Di Matteo zu den Bayern geht. Ja, das kann natürlich Stille, auch sein. Also, Stille im Saal. Ja, es ist halt, es ist natürlich alles möglich. Das sind alles Namen, internationale Größen. Da kann man nicht sagen, dass es unwahrscheinlich ist oder so, dass der oder derjenige da oder da hingeht. Nach Wolfsburg kann mittlerweile auch wieder gehen, weil ich meine, wenn das Geld stimmt, dann siehst du ja nach Wolfsburg. Hab schon ganz andere gemacht. Ja. Also was glaubst du denn? Slomka zu Wolfsburg? Es ist ja wirklich eine Hängepartie. Jetzt haben sie diese Deadline gesetzt zum 20. Dezember. Wenn es nur noch Nuancen zu klären gibt, so, Alter, dann warum die Hängepartie? Es erschwert da nur noch die ganzen Vertragsverlängerungen mit den Spielern. Und also ich schätze mal auch, dass wenn Mirko Slomka ein bisschen Hirn hat, und das hat er ja wahrscheinlich, oder das hat er mit Sicherheit. Er würde auch in das Beuteschema passen. Ein Sympath und ein Fachmann. Er wird auf jeden Fall, wenn ich mir das so anschaue und anhöre aus meiner Sicht, wird er auf jeden Fall nicht in Hannover bleiben, weil würde er da bleiben, dann hätte er das schon lange unterschrieben, weil dann müsste er sich doch, dann würde er sich so viel Stress entgehen, den er jetzt momentan hat mit den Baustellen, und danach, wenn er es dann doch bleiben sollte und unterschreiben würde, muss er die ganzen Baustellen wieder schließen. Also er würde sich da unnötig Druck machen, wenn er da bleiben möchte, aber nicht unterschreiben will. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er da bleibt, aber jetzt Wolfsburg wäre in meinen Augen fast sinnvoller, weil ich glaube, auch wenn er ein guter Trainer ist, dass er nicht groß und nicht gut genug ist für die Bayern. Das sehe ich auch so. Und dass er zu Wolfsburg gut passen würde, mit Klaus Allofs zusammen da ein neues Stable aufbauen. Neues Stable? Ja, vor allen Dingen eine neue Philosophie, ne? Also ja, es würde da passen. Er müsste auch nicht umziehen. Er könnte auch in Hannover wohnen bleiben. Das wäre auch kein Problem. Ja. Er könnte sogar hier eine Mitfahrzentrale gründen und sich jeden Tag von Klaus Allofs mitnehmen lassen. Und soll irgendwie Matteo oder so nach München gehen lassen, weil die Bayern, die brauchen dann einen Trainer, ja, auch mit einer richtigen Persönlichkeit, weil mit Matthias Sammer als Manager und Uli Hoeneß als Präsident, da kannst du mit dem Mirko Slomka, glaube ich, nicht hinstellen. Weil mit den Diven Stars in der Mannschaft, die kacken dir, glaube ich, ganz schön auf den Kopf, wenn du da nicht mal ordentlich durchgreifst. Ja, glaube ich auch. Du brauchst da einen Typ wie um Heinke. So, ich fände es immer noch geil, wenn Ottmar Hitzfeld wieder zurückkommen würde zu Bayern, weil das war halt... Wäre fußballerisch ein Rückschritt. Warum weiß ich nicht, keine Ahnung. Warum fußballerisch ein Rückschritt? Na, da steht ja eher für konservativen Fußball, oder? Ja, nur wenn er eine konservative Mannschaft hat. Du musst ja auch mal das letzte Wort haben, ne? Du fragst mich, ich antworte. So läuft das Spiel aber nicht hier. Okay, dann sage ich jetzt nichts mehr. Das darfst du doch gar nicht mehr, denn unsere biologische Uhr tickt, die da heißt Breaking Bad Staffel 5 Folge. Ist egal. Weiter. Ich muss mir schon mal meinen Kammerjägeranzug anziehen, Tobi, und du sagst mir bitte mal deine Flöte und deinen Bumskompan der Woche. Meine beiden Cards diese Woche, diese Folge, gehen an zwei Freunde von mir. Ne, eigentlich sind es gar nicht zwei Freunde. Könnte man. Okay, meine Dreckskarte geht an, das hört sich jetzt böse an Frauen. An manche Frauen. Grundsätzlich erstmal nicht also, verkehrt. Weil meine Golden Card geht an einen guten Kumpel von mir, dessen Name, ich weiß nicht, ob ich ihn nennen darf. Ich nenne ihn einfach mal Robert. Der gute Robert ist ein guter Kumpel von mir, ist großer Bayern-Fan und hat sich gedacht, der hat diese Woche Urlaub gehabt und seine Freundin hatte diese Woche Urlaub und hat gesagt, komm Schatz, ich lade dich ein, wir fliegen zusammen nach Valencia, wir schauen uns Valencia an und gehen zum Fußball. Hat er ihr vorgeschlagen und sie natürlich hat sich gefreut und die beste Freundin von ihr hat versucht, ihr den Urlaub schlecht zu machen, weil sie gesagt hat, ja, der geht ja mit dir nur dahin, weil der Fußball ist. Der würde ja niemals auf die Idee kommen, mit dir nach Valencia zu gehen, wenn da nicht die Bayern spielen würden. Und das hat mich so aufgeregt, weil ich finde... Das ist doch typisch wieder. Das geht mir so auf den Senkel. Warum kann man das nicht verbinden? Eben. Warum sollte ich nach Valencia gehen? Einfach so. Da gibt's andere Städte oder so. Aber nee, man könnte das doch toll verbinden. Ich habe das vor ein paar Jahren auch gemacht. Und ich werde es in 30 Jahren, wenn Nürnberg irgendwann wieder international spielt, werde ich es auch mal wieder tun. Ich war mit meiner besseren Hälfte in Lissabon vor 4 Jahren. Wir haben uns da 5 schöne Tage gemacht. Wir hatten einen tollen Tag, wo wir uns nur quasi mit Fußball, mit Stadion, mit Vorglühen und so, mit den ganzen Nürnberg-Fans, die auch nach Lissabon geflogen sind, haben wir uns einen tollen Tag gemacht. Wir hatten einen tollen Urlaub, es war eine tolle Zeit. Aber diese dumme, blöde Fotze, die meinte, sie muss da hier ihre Freundin den Urlaub schlecht reden. Da kriege ich so einen Hals, da kriege ich so ein so viel. Deswegen kriegt sie den Drecksstiefel der Folge, und mein Kumpel und seine Freundin kriegen den goldenen Stiefel, weil sie trotzdem hingegangen sind, und ich weiß nicht, ich glaube heute mittags oder sind sie wieder zurückgekommen, und sie haben mir mal getwittert oder mal bei Facebook geschrieben, dass es eine tolle Woche war. Das freut mich einfach, dass es sowas gibt. Ja, naja. Meine dumme Fotze der Woche geht an Luis Adriano, eben weil er eine dumme Fotze ist. Ja, das wäre zu eindeutig gewesen, das hätte ich nicht sagen können, das wäre. Ja, auch ich finde, also das muss man so sagen. Und mein Valencia-Urlaub der Woche ist auch ganz eindeutig. Das geht ganz klar an die ich immer so bashe bei Twitter und Co. Das ist natürlich ganz klar der BVB. Da muss ich natürlich immer sagen, großartig gespielt, das erkenne ich natürlich auch an, ich als Fachmann. Ja. Gut. Und Dortmund bekommt für mich den Valencia-Urlaub der Woche. Ganz klar. Tobi, 4 Minuten haben wir noch. Oh ja, alles klar. Wo ist mein gelber Anzug? Okay, hab ihn. Hast ihn gut. Ich lasse mir gleich den Reißverschluss von meinem Kammerjägeranzug von Tobi schließen, und in der Zeit könnt ihr andere die Fässer schon mal reinrollen für uns, damit wir sie in die großen Kessel gießen können. Okay, Tobi, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, wie immer, Chris. War schön. Es war der beste Podcast, den es gibt. Mit Abstand. Wir toppen uns jedes Mal. Ich bedanke mich und bis in 14 Tagen. So sieht's aus. Haut rein. Hauen Sie.